Damit polterte der alte Zentaur aus dem Saal. Die Zurückbleibenden blickten einander verwirrt an. »Wie war der Name dieses Helden?« fragte einer. »Atreu oder so ähnlich«, sagte ein anderer. »Nie gehört«, meinte ein Dritter. Und alle 499 Ärzte schüttelten sorgenvoll die Köpfe. Das gläserne Meer, das hinter den Silberbergen lag, war viele, viele Tage Reisen vom Elfenbeinturm entfernt. Es handelte sich um eine Prärie, die tatsächlich so weit und groß und flach war wie ein Meer. Saftiges Gras wuchs mannshoch, und wenn der Wind darüber hinstrich, zogen Wellen über die Ebene wie auf dem Ozean, und es rauschte wie Wasser. Das Volk, das hier lebte, hieß die Grasleute oder auch die Grünhäute. Sie hatten blau-schwarze Haare, die auch von den Männern lang und manchmal in Zöpfen getragen wurden, und ihre Haut war von dunkelgrüner, ein wenig ins Bräunliche gehender Farbe, wie die der Oliven. Sie führten ein äußerst genügsames, strenges und hartes Leben, und ihre Kinder, Knaben wie Mädchen, wurden zur Tapferkeit, zu Großmut und zum Stolz erzogen. Sie mussten Hitze, Kälte und große Entbehrungen ertragen lernen und ihren Mut unter Beweis stellen. Das war nötig, denn die Grünhäute waren ein Volk von Jägern. Alles, was sie zum Leben brauchten, stellten sie entweder aus dem harten, faserigen Präriegras her, oder sie nahmen es von den Purpurbüffeln, die in riesigen Herden über das gräserne Meer zogen. Diese Purpurbüffel waren ungefähr doppelt so groß wie gewöhnliche Stiere oder Kühe, hatten ein langes, seidig glänzendes und purpurrotes Fell und gewaltige Hörner, deren Spitzen scharf und hart wie Dolche waren. Im Allgemeinen waren sie friedlich, aber wenn sie Gefahr witterten oder sich angegriffen fühlten, dann konnten sie furchtbar werden wie eine Naturgewalt. Niemand außer den Grünhäuten hätte es wagen können, auf diese Tiere Jagd zu machen, und sie taten es obendrein nur mit Pfeil und Bogen. Sie bevorzugten den ritterlichen Kampf, und so geschah es oft, dass nicht das Tier, sondern der Jäger sein Leben lassen musste. Die Grünhäute liebten und verehrten die Purpurbüffel und meinten das Recht, sie zu töten, nur durch die Bereitschaft zu erwerben, von ihnen getötet zu werden. Bis in dieses Land war die Nachricht von der Krankheit der kindlichen Kaiserin und dem Verhängnis, das ganz Phantasien bedrohte, noch nicht gedrungen. Lange schon waren keine Reisenden mehr in die Zeltlager der Grünhäute gekommen. Das Gras wuchs saftiger denn je. Die Tage waren hell und die Nächte voller Sterne. Alles schien gut. Aber eines Tages erschien ein alter Zentaur im Zeltlager. Sein Fell troff von Schweiß, er wirkte zu Tode erschöpft und sein bärtiges Gesicht war mager und ausgezehrt. Um den Hals trug er eine Kette, an der ein großes goldenes Amulett hing. Es war Chiron.